was habt ihr getan, als man Rudolfes quälte und als man Rainer Sonntag umlegte? Ich kann euch sagen, was ihr tatet, ich kann euch sagen, was sie tun. Hört jetzt endlich einmal zu, denn es geht um das deutsche Blut. Ihr tatet so, als ob nichts wäre, ihr tatet so, als ob nichts ist. Doch wann werdet ihr es endlich begreifen, dass Deutschland tierisch in der Scheiße sitzt? Scheiße, sehr.